plagt vom ewigen Kopfschmerz. Eine Dramödie hat Ulrich Bassange sein Hörspiel über die aufeinanderfolgenden Katastrophen im Leben des Philosophen genannt. Der Titel »So fern vom Leben« geht auf ein Nietzsche-Zitat zurück, in dem er das Oberengadin beschreibt, meine Landschaft, so fern vom Leben, so metaphysisch. Heute hat ein altes Männchen ein Paket auf dem Fußabstreifer hinterlegt. Aus dem Augenwinkel habe ich den Gnom noch um die Ecke huschen sehen. Darin endlich die Vorlesemaschine. Sie war bezahlt, möglicherweise von Overbeck. Muss ihm nachher gleich schreiben. Na, dann soll sie doch gleich mal was vorlesen. Was kann sie denn? So. Das geht aber schwer. Ja, ja, da kommt was. Moment. Nicht dich. Was hat ist das denn? Der Gose Schleppfuß in eine Schlupfbude geführt. Einen Freund, geh über den Teppich. Was ist das denn? Was soll das denn? Das kann doch nicht sein. Das Klangphänomen im Sinne lag. Modulation von H. Modulation? Kann die auch was anderes? Vielleicht Goethe oder Schiller, Klopstock, Schopenhauer oder Mozart. Begleitet von Pauke, Trompeten und Oboe. Ach, das ist doch keine Vorlesemaschine. Da ist ja blindes Lesen noch besser. Und die Schreibmaschine ist auch schon wieder kaputt. Ach. Engelchen, so nennt man mich. Jetzt ein Schiff, jetzt ein Mädchen, auch noch immer sehr ein Mädchen. Denn es dreht um Liebe sich stets mein feines Steuerrädchen. So fern vom Leben von Ulrich Bassange. Engelchen, so nennt man mich. Bin geschmückt mit 100 Fähnchen und das schönste Kapitänchen lädt an meinem Steuersee als das 100. Fähnchen. Man schrieb, dass wir uns 60er Jahre, als unser Fritz Franconi war, im Bonner Sportstudentenchor kommt er sich fehl am Platze vor. Herum, wir grönt den vollen Mix, unterm blöden Hut ist nix. Nix! Man singt ihn dort zu manchem Schluck und tauft ihn auf den Namen Glück! Glück! Ach, wie dekadent ist das denn? Warum nicht gleich Mozart? Friedrich Wilhelm Mozart! Und Romanzen, an der sich sehr ergötzt, hat Luffy komponiert und in Musik gesetzt. Und mit Heirassas da die Frankonen sind da, die Frankonen sind lustig, sie rufen wo ich bin, muss ich spielen. Es wird Bravo gerufen. Es ist lächerlich. Spiel doch noch eins, Schluck. Alter Pole. Och nö, nicht schon wieder. Wenn's dringend ist, rezitiere ich lieber was. Klopstock oder Schiller. Keine Widerrede, ans Pianoforte, Gluck. Wir reiben auch einen Salamander auf dich. Sauft alle miteinander. Zu hören vom Durst gibt's der Gluck, reiben wir einen zum Himmel berauschenden Salamander. Ad exercitium Salamandi. Salamander, this is tour. Colloquium. Colloquium ex. BBTX. Auf 1, 2, 3. Salamander ex. Tja, Gluck, ich glaub's ja nicht. Dieses zwangsweise betriebene Wüstetrinken widert mich an, Nietzsche. Ich halte beim Kneipen mit, Deutschen. Aber nur so weit, wie es die Bräuche fordern. Und lieber Wein als Bier. Komm, abends her nach Hause.

Ich gehe jetzt Enten füttern am Silser See. Am kommenden Mittwoch bringen wir zur gewohnten Hörspielzeit um 21 Uhr Displaced, ein Hörspiel von Werner C. Der venezianische Komponist Luigi Nono, er starb 1990 im Alter von 66 Jahren, hat in seinem Spätwerk oft mit reduziertem Klangmaterial gearbeitet. So liegt seinem Orchesterwerk No e Caminos e che Camina Andrei Tarkowski nur ein einziger Ton zugrunde, ein G mit seinen benachbarten Schattierungen, drei Vierteltöne aufwärts sowie drei Vierteltöne abwärts, also sieben an der Zahl, die in allen Oktavlagen erklingen, auf sieben Orchestergruppen verteilt. Der spanische Titel No e Caminos e que Camina heißt so viel wie Es gibt keine Wege, nur das Gehen. Dass Luigi Nono im Titel auch den russischen Regisseur Andrei Tarkowski erwähnt, ist eine Hommage an diesen. Nono haben die Filme und das inszenatorische Denken Tarkowskis sehr fasziniert und zu eigenen künstlerischen Ideen inspiriert. Das Orchesterstück No e Caminos e que Camina, Andrei Tarkowski, 1987 komponiert, ist Luigi Nonos letztes Orchesterwerk. Ihm liegt ein höchst langsames Grundtempo zugrunde und über weite Strecken ist es sehr leise. Umso gewaltiger wirken die gelegentlichen Ausbrüche der Blechbläser und des Schlagzeugs, wie in der Tiefe des Meeres versunkene Schiffe und Landschaften, Ideen von einst. Das HR-Sinfonieorchester hat dieses Nono-Werk Anfang April 1994 in Frankfurt aufgeführt, unter der Leitung des Komponisten und Dirigenten Friedrich Goldmann. Thank you. Das Orchesterstück No e Caminos e che Caminar, Andrei Tarkowski von Luigi Nono. Sie hörten das 1987 komponierte Werk, Nonos letztes Orchesterstück in einer Aufnahme mit dem HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Friedrich Goldmann. Diese Interpretation ist zusammen mit weiteren bedeutenden Nono-Einspielungen aus den ARD-Archiven vor wenigen Wochen in einer Doppel-CD-Box im Berliner Label RZ erschienen. Bis zu den Jazz-Facts in HR2 Kultur nun noch der Anfang aus Nonos A Pierre für Kontrabassflöte, Kontrabassklarinette und Elektronik. Das 1985 geschriebene Werk ist dem Dirigenten und Komponisten Pierre Boulez gewidmet. Deutschland nach dem Ende der Nazi-Diktatur. Ein neues Lebensgefühl blüht auf. Sein Soundtrack Jazz. Da kam aus dem Radio Swing und Jazz. Das war etwas, was alles in mir auf den Kopf gestellt hat. Wir zeichnen 7 Jahrzehnte des Jazz in Hessen nach. Von 1945 bis heute. Immer samstags in der Musikszene Hessen. Immer donnerstags in Doppelkopf. Und zwischendurch in Kulturfrühstück, Kulturcafé, Jazzfacts und Live-Jazz. Der Sound der Freiheit.